Koni Uktio Maituma anscheinend mit den physischen Körpern, doch unter Kontrolle ihrer Wesen, Samen, Bundi und Rayas. Es ist dazu bestimmt, die Chakras wieder zu beleben und dem Astralkörper Leben zu geben, dass der Sohn dieses magischen, alchemistischen Koitus sein wird, in dem sich die Metalle des Vira verwandeln. Die Amantes sind immer gekrönt, es sind Könige, sogar im Begattungsakt. Sonne und Mond betrachten sie. Das Maituma wird im Sarkophag voll dunklen Wassers ausgeführt, in das sich dieses Bad verwandelt hat. Ur, das Grab der Externsteine. Den nackten Körpern der Liebenden sind Flügel gewachsen. Damit wird angezeigt, dass der Koitus nunmehr astral ist, ein gemeinsamer Astralflug, wie er in meinem Buch Nos beschrieben ist, den Zustand eines andauernden Orgasmus erreichend. Aropa mit dem ganzen Sein. Es ist der keusche und symbolische Asag. Die ersten Schritte werden getan, um das wiederzubeleben, das wir den Astralkörper genannt haben, um auf eine aktive Weise das Bewusstsein von den körperlichen Beschaffenheiten zu lösen. Ein Loslösen, das die Tibeter Pova nannten. Es sind die ersten zurückgelegten Etappen zur Erlangung der Individuation und Wiederbelebung der verschiedenen Körper, dem Astralkörper und dem Sohn des magischen Todes oder Sohn des Menschen ein Antlitz geben zu können. Dieser gemeinsame Flug gehört dem Tantrismus der rechten Hand an, dem symbolischen Amor der Minnesänger. Auf der Zeichnung haben sich die Astralkörper, die nun schon über der Oberfläche des dunklen und finsteren Wassers fliegen, konstelliert, doch noch haben sie nicht das Antlitz des doppelköpfigen Baphomet von El-Ella und El-Ael. Noch sind sie nicht Nos, der absolute Mann und die absolute Frau. Das Rosarium Philosophorum scheint auf diesen beiden letzten Zeichnungen die Möglichkeit des Beginn des Opus durch den Tantrismus der linken Hand anzuzeigen, mit einem wirklichen, im physischen Körper stattfindenden Maituna, um danach die symbolischen und geistigen Zonen des Tantrismus der rechten Hand zu erreichen, indem das Maituna im Astralkörper der Amantes mit Flügeln stattfindet. In einer gleichlaufenden und geistigen Welt, in der die materiellen Organe des physischen Körpers bereits in andere, verschiedene verwandelt wurden. Dadurch wäre kein Widerspruch zwischen beiden Strömungen vorhanden. Der tantrische Held, der Eingeweihte des Amor, kann irgendeinen der beiden Wege verfolgen, den feuchten oder trockenen, sie getrennt begehen oder beide gleichzeitig, je nachdem es seinem Gedächtnis des Blutes zusagt. Die irdischen Persönlichkeiten, die zweitrangigen Ich, beginnen sich nach der Prüfung des Asag, des Mysteriums Conjunctionis, der Hieroscamos, der alchemistischen Vermählung aufzulösen. Auf der Zeichnung erscheinen die Amantes mit einem einzigen Körper in einem finsteren Grab voller Wasser, jedoch mit zwei gekrönten Gesichtern. Sie sind schon allein gelassen worden, alle haben sie bereits verlassen. Es ist Nigredo, die dunkle Oper, die dunkle Nacht der Seele. Den Wolken zu beginnt sich langsam der Astralkörper zu formen, zu erfinden, zu erträumen, zunächst wie ein kleines Embryowesen, ein winziges Menschlein. Es ist der Sohn der beiden Amantes, verschmolzen in einem einzigen Körper mit zwei Gesichtern. Es ist der Sohn jenes magischen Todes, dazu fähig, jenseits des physischen Todes zu überleben. Wie ein Neugeborener kommt der individualisierte, unsterbliche Astralkörper herab. Er kehrt von seiner Reise zurück und von dem einzigen, noch verfänglichen Körper der Amantes in ihren Gräbern Besitz zu ergreifen, in denen sie niemals einen anderen Kameraden als nur sich selbst haben werden. Unten am Fuße des Sarkophags hat der Paradiesvogel, der Vogel der Königin von Saba, der Vogel Phönix, sich in einen anderen Vogel verdoppelt, der aus der Erde oder dem Unterirdischen aufzusteigen beginnt. Die Symbolik dieses Bildes ist sehr wichtig, denn sie zeigt uns, dass die Erfüllung des Opus Transmutationis, das Principium Individuationis, einmal erreicht, es nicht nur gestattet, nach oben auszutreten, zu einer anderen Existenzebene, sondern außerdem die Erde des Kali Yuga verwandelt und es ermöglicht, dass seinen dort gefangenen Wesen auch wieder Flügel wachsen. Nach oben und nach unten erreicht man den Sieg. Der Vira wird wieder ein Divya und die Erde erlangt das goldene Zeitalter wieder, die samsarische Verhüllung zerstörend. Man ist aus der dunklen Nacht getreten, es ist Albedo, die weiße Oper. Das Bild stellt nun einen einzigen siegreichen Körper dar, den Androgynos, Art Hanarisvara, Baphomet, Mann von einer Seite und Frau von der anderen. Die Hochzeit von Ida und Pingala. Über dem Geschlechtsteil dieses Körpers befindet sich so etwas wie ein Röckchen aus Fell, wie es die Königin von Saba trug, wie behauptet wurde. Dieser Körper hat zwei Köpfe und zwei Gesichter, wie die gekrönten Häupter eines Königs und einer Königin. Außerdem besitzt er Flügel. In der einen Hand hält er einen Grial, aus dem drei Schlangen hervorkommen, und in der anderen nur eine Schlange. Es ist schon der Herr, Herrin der Macht, Kundalini, Vovrasalde. Er hat Maya besessen, sie übertreffend. Es ist der vollständig entwickelte Astralkörper, doppelt wie der Stern Venus, der den ganzen Prozess der Wiederbelebung und Teilung geleitet hat. Es ist Nuss, genauso wie in meinem Buch der Auferstehung beschrieben. Es ist El Ella. Die Figur auf der Zeichnung steht auf dem Mond, damit betonend, dass ohne die Anwesenheit und ohne die Grundlage des Weiblichen, ohne seine Teilnahme am Opus, die Umwandlung nicht möglich ist. Sei es als unmittelbare Begleitung auf dieser Erde oder von anderen Welten aus als unstoffliche Walküre, als tote Geliebte, als die Frau der Einbildungskraft, als die Guru-Frau des Blutes. Sie ist unentbehrlich. Auf der rechten Seite der Figur des Wiederauferstandenen erhebt sich ein Baum, mit aller Deutlichkeit die Wirbelsäule des Eingeweihten darstellend, mit 12 Ästen, 6 auf jeder Seite. Am Ende eines jeden Astes erscheint ein rundes Gesicht. Oben in der Mitte, am Ende des Baumes, zeigt sich ein weiteres Gesicht, alle anderen überragend. Es ist dies die Zahl der Ehrensitze des Arthurschen Mysteriums, der Tafelrunde und des Gral mit seinem gefährlichen Sitz, der Zahl 13. Wie im Mysterium des Nordturmes im Schloss der SS in Wewelsburg. Somit sind es 13 Chakras, die es im Mysterium des hyperboreischen Amor, in diesem Futhark Wotans, in diesem nordisch-polaren Yoga wieder zu beleben gilt mittels des Feuers von Amor, der Schlange Kundalini, von Vovrasalde, der Walküre Ich, Sol, Da. Einzige Art, das Ich zu übertreffen und Nos zu erreichen, die Individuation, den absoluten Mann El Ella. Einem jeden dieser Chakras ein Gesicht gebend, das Gesicht der Geliebten, weil in jedem von ihnen eine Vermählung erfolgt ist, wie es in Nos beschrieben wird. Die Form des absoluten Mannes ist so rund, vollständig ganz, in allen seinen Teilen, mit vollem Bewusstsein in allen seinen Chakras, weil die Chakras Mittelpunkte des Bewusstseins sind, wie Jung behauptete, im Umkreis wie in der Mitte, ein Stern, die siebente Sonne.